Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Um weiteren Belästigungen durch die Familie Göppel aus dem Wege zu gehen, reiste er sogleich ab. Die Hitze machte das Coupé zu einem unheimlichen Aufenthalt. Dietrich, der allein war, zog nacheinander den Rock, die Weste und die Schuhe aus. Einige Stationen vor Netzig stieg noch jemand ein, zwei fremd aussehende Damen, die durch den Anblick von Dietrichs Flanellhemd beleidigt schienen. Er seinerseits fand sie widerwärtig elegant. Sie unternahmen es, in einer unverständlichen Sprache eine Beschwerde an ihn zu richten, worauf er die Achseln zuckte und die Füße in den Socken auf die Bank legte. Sie hielten sich die Nase zu und stießen Hilferufe aus. Der Schaffner erschien, der Zugführer selbst, aber Dietrich hielt ihnen sein Billett zweiter Klasse hin und verteidigte sein Recht. Er gab dem Beamten sogar zu verstehen, er möge sich nur nicht die Zunge verbrennen, man könne nie wissen, mit wem man es zu tun habe. Als er dann den Sieg erstritten hatte und die Damen abgezogen waren, kam statt ihrer eine andere. Dietrich sah ihr entschlossen entgegen, aber sie zog einfach aus ihrem Beutel eine Wurst und aß sie aus der Hand, wobei sie ihm zulächelte. Da rüstete er ab, erwiderte breit glänzend ihre Sympathie und sprach sie an. Es stellte sich heraus, dass sie aus Netzig war. Er nannte seinen Namen, worauf sie frohlockte, sie seien alte Bekannte. Nun? Dietrich betrachtete sie forschend. Das dicke, rosige Gesicht mit dem fleischigen Mund und der kleinen, frech eingedrückten Nase, das weißliche Haar nett, glatt und ordentlich, den Hals, der jung und fett war, und in den Halbhandschuhen die Finger, die die Wurst hielten und selbst rosigen Würstchen glichen. Nein, entschied er, kennen tue ich sie nicht, aber kolossal appetitlich sind sie, wie ein frisch gewaschenes Schweinchen. Und er griff um ihre Taille. Im selben Augenblick hatte er eine Ohrfeige. »Die sitzt«, sagte er und rieb sich. »Haben Sie mehr solche zu vergeben?« »Es langt für alle Frechmöpse.« Sie lachte aus der Kehle und zwinkerte ihn mit ihren kleinen Augen unzüchtig an. »Ein Stück Wurst können Sie haben, aber sonst nichts.« Ohne zu wollen, verglich er ihre Art, sich zu wehren, mit Agnes' Hilflosigkeit, und er sagte sich, so eine könnte man getrost heiraten. Schließlich nannte sie selbst ihren Vornamen, und als er noch immer nicht weiterfand, fragte sie nach seinen Schwestern. Plötzlich rief er, Gusti Deimchen! Und beide schüttelten sich vor Freude. »Sie haben mir doch immer Knöpfe geschenkt von den Lumpen in Ihrer Papierfabrik. Das vergesse ich Ihnen nie, Herr Doktor. Wissen Sie, was ich mit den Knöpfen gemacht habe? Die habe ich gesammelt. Und wenn meine Mutter mir mal Geld für Knöpfe gab, habe ich mir Bonbons gekauft.« »Praktisch sind Sie auch.« Dietrich war entzückt. »Und dann sind Sie immer zu uns über die Gartenmauer geklettert, Sie kleine Göre. Hosen hatten Sie meistenteils keine an. Und wenn der Rock raufrutschte, kriegte man hinten was zu sehen. Sie kreischte. Ein feiner Mann habe für sowas kein Gedächtnis. Jetzt muss es aber noch schöner geworden sein, setzte Dietrich noch hinzu. Sie ward plötzlich ernst. Jetzt bin ich verlobt. Mit dem Wolfgang Buck war sie verlobt. Dietrich verstummte mit enttäuschter Miene. Dann erklärte er zurückhaltend, er kenne Buck. Sie sagte vorsichtig, Sie meinen wohl, er ist ein bisschen überspannt. Aber die Bucks sind auch eine sehr feine Familie. Na ja, in anderen Familien ist wieder mehr Geld, setzte sie hinzu. Hierdurch betroffen sah Dietrich sie an. Sie zwinkerte. Er wollte eine Frage stellen, aber er hatte den Mut verloren. Kurz vor Netzig fragte Fräulein Deimchen, »Und Ihr Herz, Herr Doktor, ist doch frei?« »Um die Verlobung bin ich noch herumgekommen«, er nickte gewichtig. »Ach, das müssen Sie mir erzählen«, rief sie, aber sie fuhren schon ein. »Wir sehen uns hoffentlich bald wieder«, schloss Dietrich. »Ich kann Ihnen nur sagen, ein junger Mann kommt manchmal in verdammt brenzliche Sachen hinein. Für ein Ja oder Nein ist das Leben verpfuscht. Seine beiden Schwestern standen am Bahnhof. Wie sie Guste Deimchen erblickten, verzogen sie zuerst das Gesicht, dann aber stürzten sie herbei und halfen das Gepäck tragen. Sie erklärten ihren Eifer kaum, dass sie mit Dietrich allein waren. Guste hatte nämlich geerbt. Sie war Millionärin. Darum also. Er war erschrocken vor Hochachtung. Die Schwestern erzählten das Nähere. Ein alter Verwandter aus Magdeburg hatte Guste all das Geld vermacht dafür, dass sie ihn gepflegt hatte. Und sie hat es sich verdient, bemerkte Emmy. Er soll zuletzt furchtbar unappetitlich gewesen sein. Magda setzte hinzu, und sonst kann man sich natürlich auch noch allerlei denken, denn Guste war doch ein ganzes Jahr mit ihm allein. Sofort bekam Dietrich einen roten Kopf. »So was sagt ein junges Mädchen nicht«, schrie er entrüstet. Und als Magda beteuerte, das sagten auch Inge Dietz, Meta Harnisch und überhaupt alle, »dann fordere ich euch energisch auf, dem Gerede entgegenzutreten.« Es entstand eine Pause. Darauf sagte Emmy, »Guste ist nämlich schon verlobt. Das weiß ich«, knurrte Dietrich. Bekannte kamen ihnen entgegen. Dietrich hörte sich Herr Doktor nennen. Er glänzte stolz dabei und ging weiter zwischen Emmy und Magda, die von der Seite seine neue Barttracht bewunderten. Zu Hause empfing Frau Hässling den Sohn mit ausgebreiteten Armen und einem Aufschrei wie von einer Verschmachtenden, die gerade noch gerettet wird. Und was Dietrich nicht vorausgesehen hatte, auch er weinte. Auf einmal empfand er die feierliche Schicksalsstunde, in der er das erste Mal als wirkliches Haupt der Familie ins Zimmer trat. Fertig, mit dem Doktortitel ausgezeichnet und bestimmt, Fabrik und Familie nach seiner überlegenen Einsicht zu lenken. Er gab Mutter und Schwestern die Hände allen zugleich und sagte mit ernster Stimme, »Ich werde mir immer bewusst bleiben, dass ich meinem Gott für euch Rechenschaft schulde.« Aber Frau Hässling war in Unruhe. »Bist du bereit, mein Sohn?« fragte sie. »Unsere Leute erwarten dich.« Dietrich trank sein Bier aus und ging an der Spitze der Seinen hinunter. Der Hof war sauber gescheuert, den Eingang der Fabrik umrahmten Kränze und beschrieben eine Schleife um die Inschrift »Willkommen«. Davor stand der alte Buchhalter Södbier und sagte, »Na, guten Tag, Herr Doktor. Ich bin nicht draufgekommen, weil ich noch was zu tun hatte.« »Heute hätten Sie das auch lassen können«, erwiderte Dietrich und ging an Södbier vorbei. Drinnen im Lumpensaal fand er die Leute. Alle standen sie in einem Haufen zusammen, die 12 Arbeiter, die die Papiermaschine, den Holländer und die Schneidermaschine bedienten, und die 3 Kontoristen samt den Frauen, deren Tätigkeit das Sortieren der Lumpen war. Die Männer räusperten sich. Man fühlte eine Pause, bis mehrere der Frauen ein kleines Mädchen hinausschoben, das einen Blumenstrauß vor sich hinhielt und mit einer Klarinettenstimme dem Herrn Doktor Glück und Willkommen wünschte. Dietrich nahm mit gnädiger Miene den Strauß. Nun war es an ihm, sich zu räuspern. Er wandte sich nach den Seinen um. Dann sah er den Leuten scharf in die Augen, alle nacheinander, auch dem schwarzbärtigen Maschinenmeister, obwohl der Blick des Mannes ihm peinlich war, und begann, »Leute, da ihr meine Untergebenen seid, will ich euch nur sagen, dass hier künftig forsch gearbeitet wird. Ich bin gewillt, mal Zug in den Betrieb zu bringen. In der letzten Zeit, wo hier der Herr gefehlt hat, da hat mancher von euch vielleicht gedacht, er kann sich auf die Bärenhaut legen. Das ist aber ein gewaltiger Irrtum. Ich sage das besonders für die alten Leute, die noch von meinem seligen Vater her dabei sind.« Mit erhobener Stimme, noch schneidiger und abgehackter, und dabei sah er den alten Södbier an, »jetzt habe ich das Steuer selbst in die Hand genommen. Mein Kurs ist der richtige. Ich führe euch herrlichen Tagen entgegen. Diejenigen, welche mir dabei behilflich sein wollen, sind mir von Herzen willkommen. Diejenigen jedoch, welche sich mir bei dieser Arbeit entgegenstellen, zerschmettere ich.« Er versuchte, seine Augen blitzen zu lassen. Sein Schnurrbart sträubte sich noch höher. »Einer ist hier der Herr, und das bin ich. Gott und meinem Gewissen allein schulde ich Rechenschaft. Ich werde euch stets mein väterliches Wohlwollen entgegenbringen. Umsturzgelüste aber scheitern an meinem unbeugsamen Willen. Sollte sich ein Zusammenhang irgendeines von euch...« Er fasste den schwarzbärtigen Maschinenmeister ins Auge, der ein verdächtiges Gesicht machte, »mit sozialdemokratischen Kreisen herausstellen, so zerschneide ich zwischen ihm und mir das Tischtuch. Denn für mich ist jeder Sozialdemokrat gleichbedeutend mit Feind meines Betriebes und Vaterlandsfeind. So, nun geht wieder an eure Arbeit und überlegt euch, was ich euch gesagt habe.« Er machte schroff kehrt und ging schnaufend davon. In dem Schwindelgefühl, das seine starken Worte ihm erregt hatten, erkannte er kein einziges Gesicht mehr. Die Seinen folgten ihm, bestürzt und ehrfurchtsvoll, indes die Arbeiter einander noch lange stumm ansahen, bevor sie nach den Bierflaschen griffen, die zur Feier des Tages bereitstanden. Droben legte Diederich vor Mutter und Schwestern seine Pläne dar. Die Fabrik war zu vergrößern. Das hintere Nachbarhaus anzukaufen. Man musste konkurrenzfähig werden. Der Platz an der Sonne. Der alte Klüsing draußen in der Papierfabrik Gausenfeld bildete sich wohl ein, er werde ewig das ganze Geschäft machen. Endlich tat Magda die Frage, woher er denn das Geld nehmen wolle. Aber Frau Hässling schnitt ihr das vorlaute Wort ab. »Dein Bruder weiß das besser als wir.« Vorsichtig setzte sie hinzu, manches Mädchen wäre glücklich, wenn sie sein Herz gewinnen könnte. Und sie hielt seines Zornes gewärtig die Hand vor den Mund. Aber Diederich errötete nur. Da wagte sie, ihn zu umarmen. »Es wäre mir ja ein so entsetzlicher Schmerz«, schluchzte sie, »wenn mein Sohn, mein lieber Sohn, aus dem Hause ging. Für eine Witwe ist es doppelt schwer. Die Frau Oberinspektor Deimchen kriegt es nun auch zu fühlen, denn ihre Guste heiratet ja den Wolfgang Buck.« »Oder auch nicht«, sagte Emmy, die Ältere, »denn der Wolfgang soll doch was mit einer Schauspielerin haben.« Frau Hässling vergaß ganz, die Tochter zu berufen. »Aber wo doch so viel Geld da ist, 1 Million, sagen die Leute.« Diederich stieß verachtungsvoll hervor, »den Buck kenne er, der sei nicht normal. Es liegt wohl in der Familie. Der Alte hat doch auch schon eine Schauspielerin geheiratet.« »Man sieht die Folgen«, sagte Emmy. »Denn von seiner Tochter, der Frau Lauer, hat man sich allerlei erzählt.« »Kinder«, bat Frau Hässling ängstlich. Aber Diederich beruhigte sie. »Lass nur, Mutter. Es wird Zeit, dass man der Katze die Schelle umhängt. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Bucks ihre Stellung hier in der Stadt schon längst nicht mehr verdienen. Sie sind eine verrottete Familie.« »Die Frau von Moritz, dem Ältesten«, sagte Magda, »ist einfach eine Bäuerin. Neulich waren sie mal in der Stadt. Er ist auch schon ganz verbauert.« Emmy empörte sich. »Na, und der Bruder des alten Herrn Buck? Immer elegant. Und die 5 unverheirateten Töchter? Sie lassen sich Suppe aus der Volksküche holen. Ich weiß es positiv.« »Die Volksküche hat ja der Herr Buck gegründet«, erklärte Diederich. »Und die Fürsorge für die entlassenen Sträflinge auch. Und was sonst noch? Ich möchte wissen, wann er eigentlich Zeit hat, an seine eigenen Geschäfte zu denken.« »Es würde mich nicht wundern«, sagte Frau Hässling, »wenn nicht mehr viel da wäre. Obwohl ich vor dem Herrn Buck natürlich die größte Hochachtung habe. Er ist doch so angesehen.« Diederich lachte bitter. »Warum eigentlich? In der Verehrung des alten Bucks sind wir aufgezogen worden. Der große Mann von Netzig, im Jahre 48 zum Tode verurteilt. Das ist aber auch ein historisches Verdienst«, sagte dein Vater immer. »Verdienst«, schrie Diederich. »Wenn ich nur weiß, einer ist gegen die Regierung, ist er für mich schon erledigt. Und Hochverrat soll ein Verdienst sein?« Und er stürzte sich vor den erstaunten Frauen in die Politik. Diese alten Demokraten, die noch immer das Regiment führten, waren nachgerade die Schmach von Netzig, schlapp, unpatriotisch, mit der Regierung zerfallen, ein Hohn auf den Zeitgeist, weil im Reichstag der alte Landgerichtsrat Kühlemann saß, ein Freund des berüchtigten Eugen Richter. Darum stockte hier das Geschäft und niemand kriegte Geld. Natürlich, für so ein freisinniges Nest gab es weder Bahnanschlüsse noch Militär, kein Zuzug, kein Betrieb. Die Herren im Magistrat, immer dieselben paar Familien, das kannte man. Die schoben sich untereinander die Aufträge zu und für andere Leute war nichts da. Die Papierfabrik Gausenfeld hatte sämtliche Lieferungen an die Stadt. denn auch ihr Besitzer Klüsing gehörte zu der Bande des alten Buck. Magda wusste noch etwas. Neulich ist die Liebhabervorstellung im Bürgerkränzchen abgesagt worden, weil dem Herrn Buck seine Tochter, Frau Lauer, krank war. Das ist doch Popismus. Nepotismus heißt es, sagte Dietrich streng. Er rollte die Augen. Und dabei ist der Herr Lauer ein Sozialist. Aber der Herr Buck mag sich hüten. Wir werden ihm auf die Finger sehen. Frau Hässling hob flehend die Hände. »Mein lieber Sohn, wenn du jetzt in der Stadt deine Besuche machst, versprich mir, dass du auch zum Herrn Buck gehst. Er ist nun mal so einflussreich.« Aber Dietrich versprach nichts. »Andere wollen auch ran«, rief er. Trotzdem schlief er in dieser Nacht unruhig. Schon um 7 ging er in die Fabrik hinunter und schlug sofort Lärm, weil noch die Bierflaschen von gestern umherlagen. »Hier wird nicht gesoffen! Hier ist keine Kneipe! Herr Södbier, das steht doch wohl im Reglement!« »Reglement?« sagte der alte Buchhalter. »Wir haben gar keins.« Dietrich war sprachlos. Er schloss sich mit Södbier im Kontor ein. »Kein Reglement? Dann wundert mich allerdings gar nichts mehr. Was sind das für lächerliche Bestellungen, mit denen Sie sich da abgeben?« Und er warf die Briefe auf dem Pult umher. »Es scheint höchste Zeit gewesen zu sein, dass ich eingreife. Das Geschäft versumpft in Ihren Händen.« »Versumpfen, junger Herr? Ich bin für Sie der Herr Doktor.« Und er verlangte, dass man einfach alle anderen Fabriken unterbieten solle. »Das halten wir nicht aus«, sagte Södbier. »Überhaupt wären wir gar nicht imstande, so große Aufträge auszuführen wie Gausenfeld.« »Und Sie wollen ein Geschäftsmann sein? Dann stellen wir eben mehr Maschinen ein.« »Das kostet Geld«, sagte Södbier. »Dann nehmen wir welches auf. Ich werde hier Schneid hineinbringen. Sie sollen sich wundern. Wenn Sie mich nicht unterstützen wollen, mache ich es alleine.« Södbier wiegte den Kopf. »Mit Ihrem Vater, junger Herr, war ich immer einig. Wir haben zusammen das Geschäft in die Höhe gebracht. Jetzt ist eine andere Zeit. Merken Sie sich das. Ich bin mein eigener Geschäftsführer.« Södbier seufzte. Es ist die stürmische Jugend, indes Dietrich schon die Tür zuwarf. Er durchmaß den Raum, worin die mechanische Trommel laut schlagend die Lumpen in Chlor wusch, und wollte das Zimmer des großen Kochholländers betreten. Am Eingang kam ihm unvermutet der schwarzbärtige Maschinenmeister entgegen. Dietrich zuckte zusammen. Fast hätte er dem Arbeiter Platz gemacht. Dafür rannte er ihn mit der Schulter beiseite, bevor der Mann ausweichen konnte. Schnaufend sah er der Arbeit des Holländers zu, dem Drehen der Walze, dem Schneiden der Messer, das den Stoff in Fasern zerteilte. Grinsten ihn die Leute, die die Maschine bedienten, nicht etwa von der Seite an, weil er vor dem schwarzen Kerl erschrocken war? Der Kerl ist ein frecher Hund, er muss raus. Ein animalischer Hass stieg in Dietrich auf. Der Hass seines blonden Fleisches gegen den mageren Schwarzen, den Menschen von einer anderen Rasse, die er gern für niedriger gehalten hätte und die ihm unheimlich schien. Dietrich fuhr auf. »Die Walze ist falsch gestellt. Die Messer arbeiten schlecht.« Da die Leute ihn nur ansahen, schrie er, »Maschinenmeister!« Und als der Schwarzbärtige eintrat, »Sehen Sie sich die Schweinerei mal an!« »Die Walze ist viel zu tief auf die Messer gesenkt. Die zerschneiden mir das ganze Zeug. Ich mache Sie verantwortlich für den Schaden.« Der Mann beugte sich über die Maschine. »Schaden ist keiner da«, sagte er ruhig. Aber Dietrich wusste schon wieder nicht, ob er unter seinem schwarzen Bart nicht feixte. Der Blick des Maschinenmeisters hatte etwas düster Höhnisches. Dietrich ertrug ihn nicht. Er gab es auf zu blitzen und warf nur die Arme. »Ich mache Sie verantwortlich.« »Was ist denn los?« fragte Södbier, der den Lärm gehört hatte. Dann erklärte er dem Herrn, dass der Stoff durchaus nicht zu kleinfaserig geschnitten werde und dass es immer so gemacht worden sei. Die Arbeiter nickten mit den Köpfen. Der Maschinenmeister stand gelassen dabei. Dietrich fühlte sich einem Kompetenzstreit nicht gewachsen. Er schrie noch, »Dann wird es künftig gefälligst anders gemacht!« und kehrte plötzlich um. Er gelangte in den Lumpensaal und ergab sich Haltung, indem er sachkundig die Frauen überwachte, die auf den Siebplatten der langen Tische die Lumpen sortierten. als eine kleine, dunkeläugige es unternahm, ihn aus ihrem bunten Kopftuch heraus ein wenig anzulächeln, prallte sie gegen eine so harte Miene, dass sie erschrak und sich duckte. Farbige Fetzen quollen aus den Säcken, das Getuschel der Frauen verstummte unter dem Blick des Herrn, und in der warmen, dumpfigen Luft war nichts mehr zu vernehmen als das leise Rattern der Sensen, die, in die Tische gerammt, die Knöpfe abschnitten. Aber Dietrich, der die Heizungsrohre untersuchte, hörte etwas Verdächtiges. Er beugte sich hinter einen Haufen Säcke und fuhr zurück, errötet und mit zitterndem Schnurrbart. »Nun hört alles auf«, schrie er. »Rauskommen!« Ein junger Arbeiter kroch hervor. »Das Frauenzimmer auch«, schrie Dietrich. »Wird's bald!« Und als endlich das Mädchen sich zeigte, stemmte er die Fäuste in die Hüften. Hier ging es ja heiter zu. Seine Fabrik war nicht nur eine Kneipe, sondern auch ganz was anderes. Er zeterte, dass alles zusammenlief. »Na, Herr Södbier, dies ist wohl auch immer so gemacht worden. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Erfolgen. Also die Leute sind gewohnt, die Arbeitszeit zu benutzen, um sich hinter den Säcken zu amüsieren. Wie kommt der Mann hier herein?« »Es sei seine Braut«, sagte der junge Mensch. »Braut? Hier gibt es keine Braut, hier gibt es nur Arbeiter. Ihr beide steht mir die Arbeitszeit, die ich euch bezahle. Ihr seid Schweine und außerdem Diebe. Ich schmeiß euch raus und ich zeig euch an wegen öffentlicher Unzucht.« Er sah herausfordernd umher. »Deutsche Zucht und Sitte verlange ich hier, verstanden?« Da traf er den Maschinenmeister. »Und ich werde sie durchführen, auch wenn sie da ein Gesicht schneiden«, schrie er. »Ich habe kein Gesicht geschnitten«, sagte der Mann ruhig. Aber Dietrich war nicht länger zu halten. Endlich konnte er ihm etwas nachweisen. »Ihr Benehmen ist mir schon längst verdächtig. Sie tun Ihren Dienst nicht, sonst hätte ich die beiden Leute nicht abgefasst.« »Ich bin kein Aufpasser«, warf der Mann dazwischen. »Sie sind ein widersetzlicher Bursche, der die ihm unterstellten Leute an Zuchtlosigkeit gewöhnt. Sie arbeiten für den Umsturz. Wie heißen Sie überhaupt?« »Napoleon Fischer«, sagte der Mann. Dietrich stockte. »Auch das noch. Sie sind Sozialdemokrat.« »Jawohl«, dachte ich mir. »Wir sind entlassen.« Er wandte sich nach den Leuten um. »Merkt euch das!« und verließ schroff den Raum. Auf dem Hof lief Södbier ihm nach. »Junger Herr!« Er war in großer Aufregung und wollte nichts sagen, bevor sie nicht die Tür des Privatkontors hinter sich geschlossen hatten. »Junger Herr«, sagte der Buchhalter, »das geht nicht. Der Mann ist ein Organisierter.« »Deswegen soll er raus«, erwiderte Dietrich. Södbier setzte auseinander, dass das nicht gehe, weil dann alle die Arbeit niederlegen würden. Dietrich wollte es nicht begreifen. Waren denn alle organisiert? »Nein, na nun also.« Aber, erklärte Södbier, sie hatten Furcht vor den Roten, sogar auf die alten Leute war kein Verlass mehr. »Ich schmeiß sie raus«, rief Dietrich, »samt und sonders mit Kind und Kegel.« »Wenn wir dann nur andere kriegen«, sagte Södbier und sah unter seinem grünen Augenschirm mit einem dünnen Lächeln dem jungen Herrn zu, der vor Zorn gegen die Möbel anrannte. Er schrie, »bin ich in meiner Fabrik der Herr oder nicht? Dann will ich doch sehen...« Södbier ließ ihn austoben. Dann sagte er, »Herr Doktor, brauchen dem Fischer gar nichts zu sagen. Er geht uns nicht fort. Er weiß ja, dass wir davon zu viele Scherereien hätten.« Dietrich bäumte sich nochmals auf. »So, ich brauche ihn also nicht zu bitten, dass er die Gnade hat und bleibt, der Herr Napoleon. Ich brauche ihn nicht für Sonntag zum Mittagessen einzuladen. Es wäre auch zu viel Ehre für mich.« Der Kopf war ihm rot angeschwollen. Er fand das Zimmer zu eng und riss die Tür auf. Der Maschinenmeister ging eben vorbei. Dietrich sah ihm nach. Der Hass gab ihm deutlichere Sinneseindrücke als sonst. Er bemerkte gleichzeitig die krummen, mageren Beine des Menschen, seine knochigen Schultern mit den Armen, die vorn überhingen. Und nun der Maschinenmeister mit den Leuten sprach, sah er seine starken Kiefer arbeiten unter dem dünnen, schwarzen Bart. Wie Dietrich dies Mundwerk hasste und diese knotigen Hände. Der schwarze Kerl war längst vorüber und seine Ausdünstung roch Dietrich noch immer. »Sehen Sie mal, Södbier, die Vorderflossen hängen ihm bis an den Boden. Gleich wird er auf allen Vieren laufen und Nüsse fressen. Dem Affen werden wir ein Bein stellen. Verlassen Sie sich darauf. Napoleon. So ein Name ist allein schon eine Provokation. Aber er soll sich zusammennehmen, denn so viel weiß ich, dass einer von uns beiden, Diederich rollte die Augen, auf dem Platze bleiben wird. Erhobenen Hauptes verließ er die Fabrik. Im schwarzen Rock machte er sich auf, um den wichtigsten Herren der Stadt die Aufmerksamkeit seines Besuches zu erweisen. Von der Meisestraße konnte er, um zum Bürgermeister Dr. Scheffelweis in die Schweinchenstraße zu gelangen, einfach der Wuchererstraße folgen, die jetzt Kaiser-Wilhelm-Straße hieß. Er wollte es auch. Im entscheidenden Augenblick aber, wie auf eine Verabredung, die er vor sich selbst geheim gehalten hätte, bog er dennoch in die Fleischhauergrube ein. Die zwei Stufen vor dem Hause des alten Herrn Buck waren abgewetzt von den Füßen der ganzen Stadt und von den Vorgängern dieser Füße. Der Klingelzug an der gelben Glastür bewirkt drinnen ein langes Rasseln im Leeren. Dann ging dort hinten eine Tür auf und die alte Magd schlich über die Diele. Aber sie war noch längst nicht angelangt, da trat vorn der Hausherr aus seinem Büro und öffnete selbst. Er zog Diederich, der sich eifrig verbeugte, bei der Hand herein. »Mein lieber Häßling, ich habe Sie erwartet. Man hatte mir Ihre Ankunft berichtet. Willkommen denn in Netzig, mein Herr Doktor.« Sofort hatte Diederich Tränen in den Augen und stammelte. »Sie sind so gütig, Herr Buck. Natürlich habe ich zuerst und vor allem Ihnen, Herr Buck, meine Aufwartung machen wollen und Ihnen versichern, dass ich immer ganz zu Ihren Diensten stehe«, schloss er, freudig wie ein guter Schüler. Der alte Buck hielt ihn noch fest mit seiner Hand, die warm und dennoch leicht und weich war. »Dienste«, er schob Diederich selbst den Sessel zurecht, »die wollen Sie doch natürlich nicht mir leisten, sondern Ihren Mitbürgern, die es Ihnen danken werden. Zum Stadtverordneten werden Ihre Mitbürger Sie in kurzem wählen, das glaube ich Ihnen versprechen zu können, denn damit belohnen Sie eine verdiente Familie. Und dann«, der alte Buck beschrieb eine Gebärde feierlicher Freigebigkeit, »verlasse ich mich auf Sie, dass Sie es uns recht bald ermöglichen werden, Sie im Magistrat zu begrüßen.« Diederich verbeugte sich, beglückt lächelnd, als werde er schon begrüßt. »Die Gesinnung unserer Stadt«, fuhr Herr Buck fort, »ich sage nicht, dass sie in allen Teilen gut ist.« Er versenkte seinen weißen Knebelbart in die seidene Halsbinde. »Aber noch ist Raum.« Der Bart tauchte wieder auf. »Und will's Gott noch lange? Für wahrhaft liberale Männer.« Diederich beteuerte, »ich bin selbstverständlich durchaus liberal.« Darauf strich der alte Buck über die Papiere auf seinem Schreibtisch. »Ihr seliger Vater hat mir oft gegenübergesessen und besonders häufig damals, als er die Papiermühle errichtete. Dabei konnte ich ihm zu meiner großen Freude förderlich sein. Es handelte sich um den Bach, der jetzt durch Ihren Hof fließt.« Diederich sagte mit tiefer Stimme, »wie oft, Herr Buck, hat mein Vater mir erzählt, dass er den Bach, ohne den wir gar nicht existieren könnten, nur Ihnen verdankt. Nur mir dürfen Sie nicht sagen, sondern den gerechten Zuständen unseres Gemeinwesens, an denen aber«, der alte Herr Buck erhob seinen weißen Zeigefinger, er sah Diederich tief an, »gewisse Leute und eine gewisse Partei manches ändern würden, sobald sie könnten.« Stärker und mit Pathos, »der Feind steht vor dem Tore. Es heißt zusammenhalten.« Er ließ eine Pause verstreichen und sagte in leichterem Ton, sogar mit einem kleinen Schmunzeln, »sind Sie nicht, mein werter Herr Doktor, in einer ähnlichen Lage wie damals Ihr Vater? Sie wollen sich vergrößern. Sie haben Pläne.« »Allerdings.« Und Diederich setzte eifrig auseinander, was alles geschehen müsse. Der Alte hörte ihm aufmerksam zu, er nickte, nahm eine Prise. Endlich sagte er, »ich sehe so viel, dass der Umbau Ihnen nicht nur große Kosten, sondern unter Umständen auch Schwierigkeiten mit der städtischen Baupolizei verursachen wird, mit der ich übrigens im Magistrat zu tun habe. Nun überzeugen Sie sich, mein lieber Häßling, was hier auf meinem Schreibtisch liegt. Da erkannte Dietrich einen genauen Aufriss seines Grundstücks samt dem dahintergelegenen. Sein verblüfftes Gesicht bewirkte bei dem alten Buck ein Lächeln der Genugtuung. »Ich kann wohl dafür sorgen«, sagte er, »dass keine erschwerenden Umstände eintreten.« Und auf Dietrichs Danksagungen: »Wir dienen dem großen Ganzen, wenn wir jedem unserer Freunde vorwärts helfen. Denn die Freunde einer Volkspartei sind alle, außer den Tyrannen.« Nach diesen Worten lehnte der alte Buck sich tiefer in den Sessel und faltete die Hände. Seine Miene hatte sich entspannt, er wiegte den Kopf wie ein Großvater. »Als Kind hatten Sie so schöne blonde Locken«, sagte er. Dietrich begriff, dass der offizielle Teil des Gesprächs beendet sei. »Ich weiß noch«, erlaubte er sich zu sagen, »wie ich als kleiner Junge hier ins Haus kam, wenn ich mit Ihrem Herrn Sohn Wolfgang Soldaten spielte.« »Ja, ja. Und jetzt spielt er wieder Soldat. Oh, er ist sehr beliebt bei den Offizieren. Er hat es mir selbst gesagt. Ich wünschte, mein lieber Häßling, er hätte mehr von Ihrer praktischen Veranlagung. Nun, er wird ruhiger werden, wenn ich ihn erst verheiratet habe.« »Ich glaube«, sagte Dietrich, »dass Ihr Herr Sohn etwas Geniales hat. Daher ist er mit nichts zufrieden. Er weiß nicht, ob er General werden soll oder sonst ein großer Mann. Inzwischen macht er leider dumme Streiche.« Der Alte sah aus dem Fenster. Dietrich wagte, seine Neugier nicht zu zeigen. »Dumme Streiche? Das kann ich gar nicht glauben. Denn mir hat er immer imponiert, gerade durch seine Intelligenz, schon früher seine Aufsätze. Und was er mir neulich über unseren Kaiser gesagt hat, dass er eigentlich gern der erste Arbeiterführer wäre, davor behüte Gott die Arbeiter.« »Wieso?« Dietrich war tief erstaunt. »Weil es ihnen schlecht bekommen würde. Uns anderen ist es auch nicht gut bekommen. Aber wir haben doch, dank den Hohenzollern, das einige Deutsche Reich.« »Wir haben es nicht«, sagte der alte Buck und stand ungewöhnlich rasch vom Stuhl auf. »Denn wir müssten, um unsere Einigkeit zu beweisen, einem eigenen Willen folgen können. Und können wir's? Ihr wähnt euch einig, weil die Pest der Knechtschaft sich verallgemeinert. Das hat Herweg, ein Überlebender wie ich, im Frühjahr 71 den Siegestrunkenen zugerufen. Was würde er heute sagen?« Dietrich konnte vor dieser Stimme aus dem Jenseits nur stammeln: »Ach ja, Sie sind ein 48er. »Mein lieber junger Freund, Sie wollen sagen, ein Narr und ein Besiegter. Ja, wir sind besiegt worden, weil wir närrisch genug waren, an dieses Volk zu glauben. Wir glaubten, es würde alles das selbst vollbringen, was es jetzt für den Preis der Unfreiheit von seinen Herren entgegennimmt. Wir dachten es mächtig, reich, voll Einsicht in seine eigenen Angelegenheiten und der Zukunft ergeben. Wir sahen nicht, dass es ohne politische Bildung, deren es weniger hat als alle anderen, bestimmt sei, nach seinem Aufschwung den Mächten der Vergangenheit anheimzufallen. Schon zu unserer Zeit gab es allzu viele, die unbekümmert um das Ganze ihren Privatinteressen nachjagten und zufrieden waren, wenn sie, in irgendeiner Gnadensonne sich wärmend, den unedlen Bedürfnissen eines anspruchsvollen Genusslebens genügen konnten. Seitdem sind sie Legionen geworden, denn die Sorge um das öffentliche Wohl ist ihnen abgenommen. Zur Großmacht haben eure Herren euch schon gemacht, und indes ihr Geld verdient, wie ihr könnt, und es ausgebt, wie ihr mögt, werden sie euch, oder vielmehr sich, auch noch die Flotte bauen, die wir damals uns selbst gebaut haben würden. Unser Dichter damals wusste, was ihr jetzt lernen sollt. Und in den Furchen, die Kolumb gezogen, geht Deutschlands Zukunft auf.« »Bismarck hat eben wirklich etwas getan«, sagte Dietrich, leise triumphierend. »Was ist es gerade, dass er es hat tun dürfen? Und dabei hat er alles nur faktisch getan, formell aber im Namen seines Herrn. Da waren wir Bürger von 48 ehrlicher, das darf ich sagen, denn ich habe damals selbst bezahlt, was ich gewagt hatte. Ich weiß wohl, Sie sind zum Tode verurteilt worden, sagte Dieterich, wieder eingeschüchtert. Ich bin verurteilt worden, weil ich die Souveränität der Nationalversammlung gegen eine Partikularmacht verteidigte und das Volk, das sich in Notwehr befand, zum Aufstand führte. So war in unseren Herzen die deutsche Einheit. Sie war eine Gewissenspflicht, die eigene Schuld jedes Einzelnen, für die er einstand. Nein, wir huldigten keinem sogenannten Schöpfer der deutschen Einheit. Als ich damals besiegt und verraten hier oben im Hause mit meinen letzten Freunden die Soldaten des Königs erwartete, da war ich, groß oder gering, ein Mensch, der selbst am Ideal schuf. Einer aus vielen, aber ein Mensch. Wo sind Sie heute? Der Alte hielt an und machte ein Gesicht, als lauschte er. Dieterich war es schwül. Er fühlte, dass er zudem alle nicht länger schweigen dürfe. Er sagte, das deutsche Volk ist eben, Gott sei Dank, nicht mehr das Volk der Denker und Dichter. Es strebt modernen und praktischen Zielen zu. Der Alte kehrte aus seinen Gedanken zurück. Er deutete nach der Zimmerdecke. Damals war die ganze Stadt bei mir zu Hause. Jetzt ist es so einsam wie nie. Zuletzt ging noch Wolfgang fort. Ich würde alles dahingeben, aber, junger Mann, wir sollen Respekt haben vor unserer Vergangenheit. Auch wenn wir besiegt worden sind. Zweifellos, sagte Dietrich. Und dann sind Sie immer noch der mächtigste Mann in der Stadt. Die Stadt sagt, man immer gehört dem Herrn Buck. Das will ich aber gar nicht. Ich will, dass sie sich selbst gehört. Er atmete tief auf. Das ist eine weitläufige Sache. Sie werden sie allmählich kennenlernen, wenn sie Einblick in unsere Verwaltung bekommen. Wir werden nämlich jeden Tag heftiger bedrängt von der Regierung und ihren junkerlichen Auftraggebern. Heute will man uns zwingen, den Gutsbesitzern, die uns keine Steuern zahlen, unser Licht zu geben. Morgen werden wir ihnen Straßen bauen müssen. Zuletzt geht es um unsere Selbstverwaltung. Sie werden sehen, wir leben in einer belagerten Stadt. Dieterich lächelte überlegen. So schlimm kann es wohl nicht sein, denn unser Kaiser ist doch eine so moderne Persönlichkeit. Nun ja, sagte der alte Buck. Er erhob sich, wiegte den Kopf und dann zog er es vor zu schweigen. Er reichte Dieterich die Hand. Mein lieber Doktor, Ihre Freundschaft wird mir gerade so wertvoll sein, als die Ihres Vaters mir war. Nach unserer Unterredung habe ich die Hoffnung, dass wir in allem einig gehen werden. Unter dem warmen, blauen Blick des Alten schlug Dieterich sich auf die Brust. Ich bin ein durchaus liberaler Mann. Vor allem warne ich Sie vor dem Regierungspräsidenten von Vulko. Er ist der Feind, der uns hier in die Stadt gesetzt worden ist. Der Magistrat unterhält nur die unumgänglichen Beziehungen zum Präsidenten. Ich selbst habe die Ehre, von dem Herrn nicht gegrüßt zu werden. Oh, machte Dietrich, ehrlich erschüttert. Der alte Buck öffnete ihm schon die Tür, schien aber noch etwas zu überlegen. Warten Sie. Er trat eilig zu seiner Bibliothek, bückte sich und tauchte aus einer staubigen Tiefe mit einem kleinen, fast quadratischen Buch auf. Er steckte es Dieterich rasch zu, verstohlenen Glanz in seinem Gesicht, das errötet war. Da, nehmen Sie. Es sind meine Sturmglocken. Man war auch Dichter, damals. Und er schob Dieterich sanft hinaus. Die Fleischhauergrube stieg beträchtlich an, aber Dieterich schnaufte nicht nur deshalb. Nachdem er zuerst nur eine gewisse Betäubung empfunden hatte, stellte sich allmählich das Gefühl heraus, dass er sich habe verblüffen lassen. So ein alter Schwätzer ist doch bloß noch eine Vogelscheuche und mir imponiert er. Unbestimmt gedachte er der Kinderzeit, als ihm der alte Herr Buck, der zum Tode verurteilt worden war, ebenso viel Hochachtung und ein ähnliches Grausen einflößte, wie der Polizist an der Ecke oder das Burggespenst. Werde ich denn ewig so weich bleiben? Ein anderer hätte sich nicht so behandeln lassen. Auch konnte es peinliche Folgen haben, dass er zu so vielen kompromittierenden Reden geschwiegen oder nur matt widersprochen hatte. Er legte sich energische Antworten zurecht für das nächste Mal. Das Ganze war eine Falle. Er hat mich einfangen und unschädlich machen wollen. Aber er soll sehen. Dieterich ballte die Faust in der Tasche, indes er stramm durch die Kaiser-Wilhelm-Straße ging. Vorläufig muss man sich noch mit ihm verhalten. Aber wehe, wenn ich der Stärkere bin. Das Haus des Bürgermeisters war mit Ölfarbe neu gestrichen und die Spiegelscheiben glänzten wie je. Ein nettes Stubenmädchen empfing ihn. Über eine Treppe mit einem freundlichen Knaben aus Biskit, der eine Lampe trug, und durch ein Vorzimmer, worin fast vor jedem Möbel ein kleiner Teppich lag, ward Dieterich in das Esszimmer geführt. Es war aus hellem Holz mit appetitlichen Bildern, zwischen denen der Bürgermeister und noch ein Herr beim zweiten Frühstück saßen. Dr. Scheffelweis reichte Dieterich seine weißliche Hand hin und musterte ihn dabei über den Klemmer weg. Trotzdem wusste man nie genau, ob er einen ansah, so unbestimmt war der Blick seiner Augen, die farblos schienen wie das Gesicht und die seitwärts fliehenden dünnen Bartkoteletten. Der Bürgermeister setzte mehrmals zum Sprechen an, bis er endlich etwas fand, das man auf alle Fälle sagen konnte. »Schöne Schmisse«, sagte er. Und zu dem anderen Herrn, »finden Sie nicht?« Der andere Herr legte Dieterich zunächst große Zurückhaltung auf, denn er sah stark jüdisch aus. Aber der Bürgermeister stellte vor, Herr Assessor Jadassohn von der Staatsanwaltschaft, was dann allerdings eine vollwertige Begrüßung nötig machte. »Setzen Sie sich nur gleich«, sagte der Bürgermeister, »wir fangen gerade an.« Er schenkte Dieterich Porter ein und legte ihm Lachsschinken vor. »Meine Frau und meine Schwiegermutter sind ausgegangen. Die Kinder in der Schule. Dies ist die Stunde des Junggesellen. Prost!« Der jüdische Herr von der Staatsanwaltschaft hatte vorläufig nur für das Stubenmädchen Augen. Während sie neben ihm am Tisch zu tun hatte, war seine Hand verschwunden. Dann ging sie, und er wollte von öffentlichen Angelegenheiten beginnen, aber der Bürgermeister ließ sich nicht unterbrechen. »Die beiden Damen kommen vor dem Mittagessen nicht zurück, denn meine Schwiegermutter ist beim Zahnarzt. Ich kenne das. Es kostet Mühe mit ihr und inzwischen gehört uns das Haus.« Er holte einen Likör aus dem Buffett, rühmte ihn, ließ sich seine Güte von den Gästen bestätigen und fuhr fort, eintönig und vom Kauen unterbrochen, das Idyll seiner Vormittage zu preisen. Allmählich ward in allem Glück seine Miene immer besorgter. Er fühlte wohl, das Gespräch könne so nicht weitergehen, und nachdem eine Minute lang alle geschwiegen hatten, entschloss er sich. »Ich darf annehmen, Herr Dr. Hässling, mein Haus liegt ja nicht in nächster Nachbarschaft des Ihren, und so würde ich es durchaus begreiflich finden, wenn Sie vor mir einige andere Herren aufgesucht hätten.« Dieterich errötete schon für die Lüge, die er noch nicht ausgesprochen hatte. »Es würde herauskommen«, dachte er noch rechtzeitig, und er sagte, »tatsächlich habe ich mir erlaubt, das heißt natürlich war mein erster Weg zu Ihnen, Herr Bürgermeister, nur im Andenken an meinen Vater, der eine so große Verehrung für den alten Herrn Buck hatte, begreiflich, durchaus begreiflich.« Der Bürgermeister nickte mit Nachdruck. »Herr Buck ist der Älteste unter unseren verdienten Bürgern und übt daher einen zweifellos legitimen Einfluss aus.« »Vorläufig noch«, sagte mit unerwartet scharfer Stimme der jüdische Herr von der Staatsanwaltschaft und sah Dieterich herausfordernd an. Der Bürgermeister hatte sich über seinen Käse gebeugt. Dieterich fand sich schutzlos, er blinzelte. Da der Blick des Herrn durchaus ein Bekenntnis verlangte, brachte er etwas hervor von eingefleischtem Respekt und führte sogar Kindheitserinnerungen an, die es entschuldigen sollten, dass er zuerst bei Herrn Buck gewesen war. Dabei betrachtete er schreckerfüllt die ungeheuren roten und weit abstehenden Ohren des Herrn von der Staatsanwaltschaft. Dieser ließ Dieterich fertig stammeln wie einen Angeklagten, der sich verfing. Endlich versetzte er schneidend, »Der Respekt ist in gewissen Fällen dazu da, dass man sich ihn abgewöhnt.« Dieterich stutzte. Dann entschloss er sich zu einem verständnisvollen Gelächter. Der Bürgermeister sagte mit blassem Lächeln und einer versöhnlichen Geste: »Herr Assessor Doktor, ja, das Sohn ist nun einmal gern geistreich, was ich persönlich ganz besonders an ihm schätze. In meiner Stellung freilich bin ich genötigt, die Dinge objektiv und voraussetzungslos zu betrachten. Und da muss ich denn sagen, einerseits...« »Kommen wir gleich zum andererseits«, verlangte Assessor Jadasohn. »Für mich als Vertreter einer staatlichen Behörde, wie als überzeugter Anhänger der bestehenden Ordnung, sind dieser Herr Buck und sein Genosse, der Reichstagsabgeordnete Kühlemann, nach ihrer Vergangenheit und Gesinnung einfach Umstürzler. Und damit fertig. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich halte das nicht für deutsch. Volksküchengründen meinetwegen. Aber das beste Futter für das Volk ist eine gute Gesinnung. Eine Idiotenanstalt mag auch ganz nützlich sein. Aber nur eine Kaisertreue«, ergänzte Dietrich. Der Bürgermeister machte beschwichtigende Zeichen. »Meine Herren«, flehte er, »meine Herren, wenn wir uns denn aussprechen sollen, so ist es gewiss richtig, dass bei aller bürgerlichen Hochschätzung der genannten Herren andererseits doch andererseits«, wiederholte Jadasohn streng, »das tiefste Bedauern zurückbleibt über unsere leider so ungünstigen Beziehungen zu den Vertretern der Staatsregierung. Wenn ich auch zu bedenken bitte, dass die ungewöhnliche Schärfe des Herrn Regierungspräsidenten von Vulko gegenüber den städtischen Behörden, gegenüber schlecht gesinnten Körperschaften«, warf Jadasohn ein. Dietrich erlaubte sich: »Ich bin ein durchaus liberaler Mann, aber das muss ich sagen. Eine Stadt«, erklärte der Assessor, »die sich den berechtigten Wünschen der Regierung verschließt, darf allerdings nicht darüber erstaunen, dass ihr die kalte Schulter gezeigt wird.« »Von Berlin nach Netzig«, versicherte Dietrich, »könnte man in der halben Zeit fahren, wenn wir besser mit den Herren oben ständen.« Der Bürgermeister ließ sie ihr Duett beenden. Er war bleich und hielt hinter dem Klemmer die Lider gesenkt. Plötzlich sah er sie an mit einem dünnen Lächeln. »Meine Herren, bemühen Sie sich nicht. Ich weiß, dass es eine zeitgemäßere Gesinnung gibt als die von den städtischen Behörden bekundete. Glauben Sie bitte, dass es nicht mein Verschulden war, wenn an seiner Majestät gelegentlich ihrer letzten Anwesenheit in der Provinz während der vorjährigen Manöver kein Huldigungstelegramm geschickt worden ist.« »Die Weigerung des Magistrats war durchaus undeutsch«, stellte Jadasohn fest. »Das nationale Banner muss hochgehalten werden«, verlangte Dietrich. Der Bürgermeister erhob die Arme. »Meine Herren, das weiß ich. Aber ich bin nur der Vorsitzende des Magistrats und muss leider seine Beschlüsse ausführen. Ändern Sie die Verhältnisse. Herr Dr. Jadasohn erinnert sich noch an unseren Streit mit der Regierung wegen des sozialdemokratischen Lehrers Rettich. Ich konnte den Mann nicht maßregeln. Herrn von Vulko ist bekannt«, der Bürgermeister kniff ein Auge zu, »dass ich es sonst getan haben würde.« Man schwieg eine Weile und betrachtete einander. Jadasohn blies durch die Nase, als genügte ihm das Gehörte, aber Dietrich konnte nicht länger an sich halten. »Die Vorfrucht der Sozialdemokratie ist der Liberalismus«, rief er. »Solche Leute wie Buck, Kühlemann und Eugen Richter machen unsere Arbeiter frech. Mein Betrieb legt mir die schwersten Opfer an Arbeit und Verantwortung auf, und dann habe ich noch Konflikte mit meinen Leuten. Und warum? Weil wir nicht einig sind gegen die rote Gefahr. Und es gewisse Arbeitgeber gibt, die im sozialistischen Fahrwasser schwimmen, wie zum Beispiel der Schwiegersohn des Herrn Buck. Was seine Fabrik einbringt, daran beteiligt der Herr Lauer seine Arbeiter. Das ist unmoralisch.« Hier blitzte Dietrich. »Denn es untergräbt die Ordnung. Und ich stehe auf dem Standpunkt, in dieser harten Zeit haben wir Ordnung nötiger als je, und darum brauchen wir ein festes Regiment, wie unser herrlicher junger Kaiser es führt. Ich erkläre, dass ich in allem fest zu seiner Majestät stehe.« Hier machten die beiden anderen Herren eine Verbeugung, die Dietrich entgegennahm, indes er weiterblitzte. »Im Gegensatz zu dem demokratischen Mischmasch, an den die absterbende Generation noch glaube, sei der Kaiser der Vertreter der Jugend, die persönlichste Persönlichkeit von erfreulicher Impulsivität und ein höchst origineller Denker. Einer soll Herr sein, auf allen Gebieten.« Dietrich legte das vollständige Bekenntnis einer scharfen und schneidigen Gesinnung ab und erklärte, dass mit dem alten freisinnigen Schlendrian auch in Netzig von Grund aus aufgeräumt werden müsse. »Jetzt kommt eine neue Zeit.« Janas Sohn und der Bürgermeister hörten still zu, bis er alles herausgesagt hatte. Janas Ohren wurden dabei noch größer. Dann krähte er: »Auch in Netzig gibt es kaisertreue Deutsche!« Und Diederich noch lauter: »Die aber, die es nicht sind, werden wir uns einmal näher ansehen. Es wird sich zeigen, ob gewissen Familien die Stellung, die sie einnehmen, noch zukommt. Vom alten Buck zu schweigen. Wer sind denn seine Leute? Die Söhne verbauert oder verbummelt, ein Schwiegersohn, der Sozialist ist, und die Tochter soll ja...« Man sah einander an. Der Bürgermeister kicherte und rötete sich. Vor Vergnügen platzte er aus, und die Herren wissen noch gar nicht, dass der Bruder des Herrn Buck pleite ist. Man äußerte lärmende Genugtuung. Der mit den 5 eleganten Töchtern, der Vorsitzende der Harmonie. Aber zu essen, das wusste Diederich, bekamen sie aus der Volksküche. Daraufhin schenkte der Bürgermeister nochmals Schnäpse ein und reichte Zigarren. Er zweifelte plötzlich nicht mehr, dass ein Umschwung bevorstehe. In 1,5 Jahren sind die Neuwahlen zum Reichstag. Bis dahin werden die Herren arbeiten müssen. Diederich schlug vor: »Betrachten wir 3 uns schon jetzt als das engere Wahlkomitee.«